Zeit im Funk. Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Der politische Teil unserer aktuellen Tageschronik bringt Ihnen heute... Bonn. Sowjetbotschafter Smirnov bei Bundeskanzler Erhard. Parlamentsdebatte im Zeichen von Chruschtschows Abberufung. London. Premierminister Douglas Hume ersuchte um seinen Rücktritt. Labour Party, Sieger der englischen Unterhauswahlen. Paris. Staatspräsident de Gaulle beendete Südamerika-Tournee. Moskauer Ereignisse überschatteten den Abschiedsempfang in Rio. Bonn. Der Bundestag setzte heute die parlamentarische Debatte über die Außen- und Innenpolitik des Kabinetts Erhard fort. Nachdem gestern noch wiederholt der für Januar 1965 geplante Chruschtschow-Besuch in Bonn die außenpolitischen Prognosen bestimmte, standen die Meinungsäußerungen der Parlamentarier heute im Zeichen der überraschenden Ablösung der sowjetischen Partei- und Regierungschefs. Die Regierungsumbildung in Moskau war auch Gegenstand einer Vorsprache des Sowjetbotschafters Smirnov beim Bundeskanzler. Gestern, am Donnerstag, hatte es schon so ausgesehen, als habe die Generaldebatte des Bundestages ihre wenigen Höhepunkte erreicht und überschritten, als würde es heute nur noch ein kurzes Nachspiel zu den Auseinandersetzungen des Vortages geben. Die Nachrichten aus Moskau sorgten indessen dafür, dass manche außenpolitischen Aspekte von gestern bereits überholt waren. Manchem Abgeordneten war es freilich nur notdürftig gelungen, diesen Wandel noch rechtzeitig in das Konzept seiner Rede einzubeziehen. Eine Konsequenz aus der neuen Situation war für die meisten Sprecher das, was der CDU-Abgeordnete Majonika heute Vormittag so formulierte. Ich würde sagen, dass man aus den Moskau-Ereignissen des gestrigen Tages, ohne dass wir in diesem Bundestag Kreml-Astrologie betreiben wollen, doch sicherlich die eine Folgerung ziehen muss, dass jede Ostpolitik, wie sie auch geplant sein mag, welche Ziele sie auch haben muss, doch im Grunde genommen nur erfolgreich gestaltet werden kann, wenn vorher eine aktive Westpolitik betrieben worden ist. Nur dann, wenn wir das westliche Bündnis stärken, nur dann, wenn wir die Europapolitik vorantreiben, werden wir auch Erfolge im Osten haben. Der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Herbert Wehner, mit den Erscheinungsformen des Kommunismus aus eigener Anschauung vertraut, meinte, so wie die Dinge jetzt sind, ist es wahrscheinlich unausbleiblich, dass wie schon oft bei solchen Stafetten wechseln, zwei miteinander laufen und dann sehr bald die Tendenz bemerkbar wird, dass einer alleine das Sagen haben will. Dabei ist nie ganz sicher, das weiß man vorher nicht, ob der eine dann einer von den zwei ist oder ein Dritter ist. Es gibt ja einige Dritte im Hintergrund. Die Bundesregierung hielt sich in ihrer offiziellen Stellungnahme zurück. Sie erklärte lediglich, ihre Politik werde bestimmt durch die Lebensinteressen des deutschen Volkes und seinen Anspruch auf alle Grundfreiheiten und Grundrechte, insbesondere das Recht auf Selbstbestimmung. Die sich hieraus ergebenden Ziele, so hieß es weiter, wird die Bundesregierung unabhängig vom Moskauer Regierungswechsel unverändert weiterverfolgen. Die neuen Männer würden sicherlich ihre politische und ideologische Linie öffentlich darstellen. Diese Erwartung erfüllte sich schnell. Gegen 13 Uhr sah man, wie Bundeskanzler Erhard nach kurzem privatem Wortwechsel mit einigen Politikern der Koalition das Plenum verließ. Noch im Bundeshaus traf er mit dem Bonner Sowjetbotschafter Smirnov zusammen. Smirnov, der um diese Begegnung nachgesucht hatte, erklärte dem Kanzler, die neue Regierung werde die bisherige Generallinie der sowjetischen Außenpolitik konsequent weiterführen. In einem halbstündigen Gespräch nannte Smirnov 10 Punkte als Grundlagen dieser Generallinie, darunter die Friedenssicherung, die Koexistenz, Entspannung, Abrüstung und die Fortsetzung der Kontakte zu anderen Ländern. Fragen, ob der Kanzler und der Botschafter auch über einen Besuch des neuen sowjetischen Ministerpräsidenten in Bonn gesprochen haben, bezeichneten unterrichtete Kreise heute als verfrüht. Sie betonten jedoch, dass sie die Vorgänge in Moskau nicht für einen Anlass halten, die Bemühungen Bonns um verbesserte Kontakte zu Moskau aufzugeben.